Dem Bericht der südkoreanischen Zeitung Newsis zufolge behauptete ein Parlamentarier der Oppositionspartei Südkoreas in seinem Internetbeitrag vom 1. August, dass der Beschluss der Regierung zur zusätzlichen Stationierung von Saad darauf zurückzuführen sei, dass sie sich dem Druck der USA unterworfen habe. Er schrieb, die USA wollen durch die Saad-Stationierung China zähmen und die Treuergebenheit der gegenwärtigen Regierung Südkoreas gegenüber den USA überprüfen. Und die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News meldete, dass das Kampfkomitee Songju für den Widerruf der Saad-Stationierung das Notmaßnahmenkomitee für die Verteidigung der heiligen Städte des von Buddhismus Songju und die Bewohner am 2. August auf eine Kundgebung vor dem Dorfclub der Gemeinde Sosong unter Kreis Chojon, Kreis Songju, Bezirk Nordgyeongsang den Beschluss der südkoreanischen Regierung zur zusätzlichen Stationierung von Saad kritisierten.